B. Übung 12. Zahlen bis 1000. 12a. Welche Zahlen hören Sie? Bitte schreiben Sie. 101. 220. 303. 454. 162. 895. 328. 670. 714. 989. 187. 1000. 545. 540. 833. 547. 111. 232. 767.